Krähennest Sitzungspodcast. Transparenz für die Ohren. Wo ist Harald? Ach, der ist da unten. Ja, der Eiself hat ihn runtergeholt. Ist bestimmt wieder mega wichtig. Ich nehme an, es geht die Rinde über das Düsseldorfer Büro. Witzig, ja, es ging um Haftungsfragen und um Fragen an den Vorstand. Ja, super, warum bin ich nicht da? Naja. Die Frage wird dann ja morgen gestellt. Oh, wer hat denn hier alle wieder oben reinkopiert? Oder habe ich die nicht weggelöscht? Ich glaube nicht weggelöscht, sonst wären die Uhrzeit nicht dahinter. Seltsam. Weil ich hatte die unten alle zu unentschuldigt kopiert, da sind sie ja auch nochmal alle drin. Hm, kein Problem, kann man ja so Schrittchen für Schrittchen rausnehmen, wenn ich da ist. Der Streber, Wacko. Vorfusche hätte ich auch schreiben können. Ja, nee, wir hatten nur beide den gleichen Gedanken. Jo. Aber komm, ja, alter Schule, ne? Schon aus Prinzip. Ladies first, oder was? Ja. Aber schon ulkig. Hochkopieren, runterkopieren, Freizeit. Ja, das ist echt ein Sternchen hier in Starts, weil es so viel als zu wenig. Ja. Kann mal jemand im Pad gucken, ob ich mich da jetzt richtig eingetragen habe? Oder? Ja, das ist richtig. Okay. Paki schreibt gerade, dass er etwas später kommt, der muss noch arbeiten. Ja, ich hoffe, wir machen heute nicht so lange. Ich bin nämlich seit Freitag krank und es ist noch nicht viel besser leider, aber ich hoffe mal, wir kriegen das trotzdem ganz gut durch heute. Aber schön, dich zu hören, Uwe. Ich hatte schon Sorgen. Ja, ihr habt ja gemerkt, ich weiß nicht, wie das Wochenende war. Vielleicht kann man da auch nachher nochmal oder dann am nächsten Wochenende kurz drüber quatschen. Ich kann das kurz zusammenfassend berichten. Das ist, glaube ich, erlaubt. Okay, vielleicht, fangen wir so in 2-3 Minuten an. Ich gucke hier gerade nochmal, bitte nochmal über die Punkte gucken, die jetzt eingetragen sind, schon zum Teil ja noch von letzter Woche drinstehen. Uwe, ich hatte ja über die Liste einen Text geschickt von einem AK Bildung, so einen Blogtext. Müssen wir da in der Sitzung drüber sprechen oder machen wir das einfach oder nicht? Oder? Würde ich kurz als Punkt hier reinnehmen, ja, aber ich würde es auch machen. Gut. Jetzt. Im Pad steht noch zum 30er-Liste, das stimmt nun nicht mehr. Ja, auch wahr. 4 sind raus und dafür gibt es dann 2 Nachrücker, also müssten wir jetzt bei 30 sein, oder? Das sehe ich das falsch. Hä? Wie? Nachrücker? Nee, das ist nicht korrekt. 28 sind das nur. Ach so, die sind nur aufgerutscht. Es sind dann 28, das war's. 28, alles klar. Raus am Block zumindest. Raus sind Sabine Martini, die war aber schon vorher raus, weil sie zurückgetreten ist. Raus ist Katrina Reichert, Felix Köln und René Röderstein. Aber auch auf der Wiki-Seite, wo die Hochrechnung war, zu sehen. Korrigiere René Rottmann. Oh, entschuldige, ja, René Rottmann, alles klar, danke, Radbert. Hat jemand die Seite gerade da und kann die eben verlinken, oder? Hatte, ich kann mal eben schauen, kleinen Moment. Ich komme jetzt in das Forum hier nicht rein, ärgerlicherweise, wo ich rein wollte. Mensch. Merci. Link zur Liste, ne? Korrekt? Ja. Ja. So, alles zu kriegen. Radbert, du irritierst mich immer total mit deinem Glücksbärchi. Das ist gut. Man darf nie zu berechenbar werden. Was irritiert dich daran, Sammy? Die Kombination Glücksbärchi mit Kettensäge. Das ist der Radbär, der tut nur so. Der will nur spielen. Ich kenne ihn. So, ich möchte noch alle bitten, sich einzutragen, bitte. Ins Pad, wo sie hingehören. Ach, Holger, das ist schön. Du bist auf der Liste geblieben. Prima. Tja, schon. Nochmal kurz zur Info. Das war Katrina noch, René Rottmann und wer außer Sami? Ich habe dem Links steht drin. Da steht da korrigierte Ergebnis drin. Felix Köln. Alles klar, ja, genau, der war's. Tja, statt dass die mal alle vor mir auf der Liste stehen, standen die natürlich alle hinter mir auf der Liste. Aber Scherz beiseite, ich würde vorschlagen, wir fangen an. Möchte jemand heute die Sitzungsleitung übernehmen? Sonst, wenn auch etwas angeschlagen, biete ich mich an, mache ich das? Wir hätten nichts dagegen, glaube ich. Okay, ja, ich bin halt ein bisschen erkältet noch, ein bisschen viel, aber so machen wir es dann jetzt. Also starten wir, ich eröffne heute die Sitzung der AG Öffentlichkeitsarbeit NRW hier im Mumble am 12.02. Um 21.18 Uhr und würde bitten, dass Leute protokollieren. Ich weiß nicht, wer freiwillig das machen kann oder übernehmen kann. Ich sehe, hier passiert schon etwas. Glücksbärchi macht und ich mache auch mit und wir kriegen das Schein. Ich helfe auch ein bisschen. Das ist sehr nett. Vorab eine Frage. Ich glaube, Christi war entschuldigt. Habe ich das auf der Liste so gelesen? Ja, das ist richtig. Genau, also das Pad ist das nrw-presse.piratenpad.de/296. Das steht auch oben in dem kleinen C, jetzt in dem neben dem Raumnamen Öffentlichkeitsarbeit im Mumble. Wer noch nicht eingetragen ist, sich bitte eintragen, bei anwesend, entschuldigt oder auch als Gast unten. Und ich bitte alle dann einmal über die Tagesordnung zu schauen, ob das soweit in Ordnung ist, gegebenenfalls noch einzelne Punkte zu ergänzen, und würde dann einfach umfragen, hat da jemand was dagegen, die Tagesordnung so zu genehmigen? Okay, ich bin raus, ich habe gerade Telefon. Okay, dann genehmigen wir so die Tagesordnung, unabhängig von dem Anruf Wally. Dann einmal. Fahr nochmal zur Sicherheit, dass, ob alle einverstanden sind, dass aufgenommen wird. Achso, ja, das kann ich auch machen. Es wird aufgenommen. Das war schon vor der Sitzung begonnen worden. Ich frage dann auch mal rum, ob damit alle einverstanden sind. Das haben wir beim letzten Mal, glaube ich, gar nicht gemacht, weil sich das auch schon quasi hier ja ähnlich einem Gewohnheitsrecht so eingeschlichen hat, dass wir die Sitzungen immer aufnehmen seit den letzten Monaten. Hat da jemand was dagegen? Der Nixus ist einverstanden und da, das freut mich. Vielleicht kannst du dich auch eintragen ins Pad, wenn du parallel eins aufmachen kannst. Das ist das 296er Pad. Steht auch im C. Genau. Und dann haben wir den nächsten Punkt. Das wäre das Protokoll vom letzten Mal. Das ist das 295er Protokoll vom 5.2. Und das würde ich auch so genehmigen wollen, wie es drin steht und wie es verlinkt ist. Hat da jemand was dagegen? Dann gilt das als so genehmigt, wie das verlinkt ist. Dann haben wir in Zeile 61 Mitglieder zu und Abgänge. Und wir haben die Sami, die gerne in der AGÖA mitarbeiten möchte. Habe ich das so richtig verstanden? Das hast du richtig verstanden, ja. Die meisten, die jetzt hier sind, werden dich kennen. Magst du vielleicht trotzdem dich mit zwei, drei Sätzen kurz vorstellen? Sabine Martini, ich arbeite in der AK Bildung und Tellerrand, AK Kultur und Medien, auch vernetzt, AG Events, was sich immer ganz gut ergänzt, weil ich danach eigentlich schon seit langer Zeit immer in die ÖA geschlüpft bin und einfach erstmal nur zugehört habe. Ich habe allerdings, glaube ich, auch schon mal meine Klappe aufgerissen. Ansonsten fragt einfach, da die meisten mich kennen, wüsste ich jetzt nicht, was ich noch groß sagen sollte. Ja, gibt es da Fragen noch an die Sami? Das ist nicht der Fall. Damit frage ich einmal, gibt es da jemanden, der dagegen ist, dass die Sami bei uns mitarbeitet? Das ist auch nicht der Fall. Damit ist dann die Sabine aufgenommen und willkommen in der AG Öffentlichkeitsarbeit. Ich bedanke mich und werde mich bemühen, gut mitzuarbeiten. So, dann gibt es noch andere, die nicht mehr mitarbeiten möchten oder neu auch mitarbeiten möchten bei uns in der AGÖA? Gut, erstmal so jetzt nicht. Dann kommen wir doch direkt zum ersten Punkt. Und zwar hatten wir letzte Woche gesprochen schon mal kurz über die Position des stellvertretenden Pressesprechers beziehungsweise der stellvertretenden Pressesprecherin. Ich werde es jetzt der Einfachheit halber dann immer bei der einen Variante mal so belassen, wenn ich es aussprechen sollte. Da waren einige Leute vorgeschlagen. Die Leute, die vorgeschlagen wurden und nicht sofort abgesagt haben, waren der Paki, der Nixus und die Britta. Die sind auch heute alle hier bis auf den Paki. Jetzt ist die Frage, ich hatte geantwortet auf Chrissys Bitte, doch heute nach der Sitzung mal rumzuschreiben, wer denn von den Leuten hier das gerne machen möchte. Ich würde jetzt erstmal fragen, gibt es da jetzt noch zusätzliche neue Leute, die bei euch auf dem Schirm sind, beziehungsweise die letzte Woche nicht dabei waren, die vielleicht das gerne machen wollen würden? Einerseits und andererseits gibt es vielleicht jemanden jetzt hier von den Leuten, zum Beispiel der Nixus ist da, der sich kurz vorstellen möchte, weil er letzte Woche gar nicht dabei war, als er quasi mit hier auf die Liste gerutscht ist. Kann ich machen, natürlich, klar. Ja, das wäre doch nett, wenn du ein paar Worte kurz zu dir sagen würdest, denn du hast ja in den letzten Monaten hier zwar einige Male auch mit reingehört als Gast, aber ja noch nicht aktiv, zumindest auf der Landesebene hier in der Pressearbeit mitgearbeitet. Ja, kennen tun mich die meisten persönlich oder auch nicht. Ich mache seit einiger Zeit, bin ich im Presseteam des KV Düsseldorf. Ich habe schon früher mal Pressearbeit für eine NGO, das heißt für Greenpeace, gemacht, habe auch ein paar Seminare zu dem Thema besucht, sehe mich durchaus in der Lage, Presseerklärungen zu verfassen, habe ein begrenztes Maß an Erfahrung in diesem Bereich. Ja, und habe mich gefreut, dass ich vorgeschlagen wurde. Ich wollte mich jetzt da gar nicht so reindrängen, aber ich habe in der letzten Woche gehört, dass ich glaube, von Uwe vorgeschlagen wurde, nachdem sich der akute Bedarf ergeben hat. Und ich habe da Lust zu. Also das kann ich so mal sagen. Und wer Fragen hat, meine Qualifikation, Eignung, Motivation betreffend, kann sie am besten jetzt stellen. Ich habe nur eine Frage. Darf ich? Unbedingt. Ja, klar. Wie ist es mit deiner Zeit? Ja, das ist eine gute Frage. Ich habe mir bisher nicht so konkrete Gedanken darüber gemacht, wie viel Zeit das erfordert. Im Moment habe ich, sagen wir mal, 2-3 Stunden im Schnitt am Tag übrig für sowas. Sicherlich nicht jeden Tag gleichmäßig. Ich gehe mal davon aus, dass das im Rahmen des Bundestagswahlkampfs steigt, der Bedarf an Pressearbeit oder Öffentlichkeitsarbeit. Das ist ja etwas umfassender. Und dann setze ich darauf, dass wir das gemeinsam mit möglichst einem Hauptverantwortlichen und eher zwei als einem Stellvertreter machen. Das, denke ich, kriege ich hin oder kriegen wir hin. Wenn jemand sagt, nö, vergiss es, du musst da mindestens einen halben Tag investieren und das zwar kontinuierlich jeden Tag, dann wäre das eine Überlegung, die ich da neu anstellen müsste. Ja, die Frage von mir wäre eher, wie viel Zeit hast du tagsüber? Weil die normale Pressearbeit, das heißt die Arbeit mit den Presseleuten, findet im Normalfall und später im Bundestagswahlkampf sicherlich größtenteils tagsüber statt, weil die abends machen die nichts oder nachts. Ach so, nee, das ist gar kein Problem bei mir. Ich bin da sehr flexibel. Also ich kann auch morgens um 8 aufstehen, wenn es nicht gerade um 6.30 Uhr sein muss und kann dann 1 oder 2 Stunden aufbringen. Ich kann die auch mittags aufbringen. Ich kann die gut über den Tag verteilt aufbringen. Ich habe nur auch zwischendurch zu arbeiten und dann auch mal einen ganzen Tag. Das heißt, ich kann das nicht jeden Tag festmachen. Ja, aber grundsätzlich habe ich tagsüber Zeit. Ich arbeite selbstständig und bin in keiner Firma. Bin also zu normalen Zeiten telefonisch per E-Mail oder sonst wie erreichbar und auch verfügbar. Das wäre kein Problem. Ja, das hört sich ja gut an. Vielen Dank. Gibt es noch Fragen zu jetzt speziell dem Christopher oder zu anderen oder den anderen Leuten, die hier noch mit auf der Liste stehen? Vielleicht, weil nicht alle von diesem Mal da waren, möchte Britta auch noch mal kurz ein paar Worte sagen? Ja, kann ich machen. Ja, wer mich nicht kennt, ich bin Britta Stephan, bin seit ungefähr einem halben Jahr im Kränennest-Team mit dabei, habe da anfangs die PMs gesprochen und bin dann Ende des letzten Jahres damit angefangen, auch Podcasts zu machen, habe die Kandidateninterviews mitgemacht, war auch schon einige Male bei den AGÖA-Sitzungen mit dabei. Hab dann beim letzten Mal gedacht, ach, eigentlich Quatsch, dass ich kein Mitglied bin, dann kann ich auch noch besser mitarbeiten. Hab dann beim letzten Mal die Mitgliedschaft beantragt und die Leute hier hatten dann beim letzten Mal die tolle Idee, mich direkt als stellvertretende Pressesprecherin vorzuschlagen. Ich habe das eine Nacht sacken lassen, weil ich da sehr überrascht drüber war und würde das tatsächlich gern machen. Die Frage vorwegzunehmen mit der Zeit. Es ist bei mir so, ich habe 2 kleine Kinder, die aber bis zum frühen Nachmittag, Mittag im Kindergarten sind. Das heißt, dass ich gerade vormittags sehr gut zu erreichen bin. Nachmittags ist es natürlich telefonisch ein bisschen schwieriger, weil man halt schon mal Kinder im Hintergrund hat, aber ansonsten per Mail oder so auch da gut erreichbar. Und in den Abendstunden geht's eigentlich eh wieder. Bei mir ist es ein bisschen schwieriger an den Wochenenden, weil eben da 2 Kinder da sind. Da muss ich dann halt immer ein bisschen gucken, wie ich es organisiere. Aber ausgeschlossen ist es da auch nicht. Ja, super. Vielen Dank. Gibt's noch Fragen an die beiden? Okay, also ich würde mich sehr freuen. Ich habe mich auch sehr gefreut, dass du da direkt geschrieben hattest. Ja, das kannst du dir gut vorstellen. Ich werde die Sachen so wie heute hier angesprochen weitergeben. Den Paki, der ist jetzt zwar nicht da, der weiß ich nicht, muss ich auch, glaube ich, nicht so viel vorstellen. Der ist, glaube ich, bei allen hier zumindest ganz gut bekannt und sicher auch bei den Leuten aus dem Vorstand. Vielleicht kommt er später noch rein. Wenn jetzt noch andere Leute da sind, die vorgeschlagen werden sollen oder wollen, dann würde ich da bitten, da schnell nochmal jetzt sich zu melden. Es gab ja auch die Überlegung, gegebenenfalls noch mehr als 2 Leute dafür zu nehmen, gerade wenn es in Richtung Wahlkampf geht, um vielleicht auch da die anderen Bereiche ein bisschen mehr mit abzudecken, die jetzt alle bei uns mit dranhängen. Also ich habe gelesen, es wird eventuell auch jemand für Organisation gebraucht. Das wäre eine Aufgabe, die ich gut machen könnte. Ja, da bin ich mir nicht ganz so sicher, ob du das verwechselst mit dem Post, den der Korax draufgesetzt hat. Das war für die Bundespresse, ne? Nee, hier im Pad steht ja unter anderem Organisation. Ach so, jetzt mit Social Media, Wahlkampf, Webseite, Organisation, genau. Das ist richtig. Aber das wäre dann ja jetzt nicht eine spezielle Position, sondern das sind dann halt, ich sag mal, Aufgabenbereiche, die wir insgesamt noch aufteilen müssen zu den Punkten. Organisation wäre dann halt auf Veranstaltungen etc. Weiß ich jetzt selber gar nicht mehr, wie das damit draufgekommen ist. Namen zusammen. Hallo Paki. Hey, du. Wir sind gerade noch vorne beim ersten Punkt in dem 296er-Pad. Vorschläge stellvertretende Pressesprecher, da warst du ja auch einer mit dabei. Gerade hat der Volker sich da noch angeboten, wenn das in, ich sag mal, einzelne Aufgabenbereiche reingeht, dass er da im Bereich Organisation auch gerne mitarbeiten möchte. Du warst ja auch einer, der vorgeschlagen wurde letzte Woche als möglicher stellvertretender Pressesprecher. Da ist die Frage, magst du auch vielleicht, jetzt hatten die beiden anderen sich kurz vorgestellt und gesagt, was sie so an Zeit haben, wie das aussieht. Magst du da vielleicht auch kurz ein paar Worte zu sagen noch? Ja, also wie ja vielleicht die meisten von euch wissen, bin ich jetzt nicht mehr Freiberufler. Das heißt, ich habe einen Vollzeitjob, bin auch fest angestellt, arbeite allerdings nicht in der Agentur, sondern von zu Hause aus, weil meine Agentur über die ganze Welt verstreut ist. Wir uns also nur alle 2 Monate mal in Wismar an der Ostsee treffen für eine halbe Woche oder eine Woche. Und dementsprechend habe ich natürlich jetzt nicht mehr so viel Flexibilität wie vorher, aber immer noch so viel, dass ich also tagsüber auch mal telefonieren kann oder eben an der PM mitschreiben kann, irgendwas entgegennehmen. Und ja, ich glaube, was meine Fähigkeiten angeht, da brauche ich jetzt nichts mehr groß zu sagen. Ich denke, was die Arbeit angeht, das würde ich schon irgendwie so gebacken bekommen. Ich habe mit meinem Arbeitgeber gesprochen, der hat da nichts dagegen. Der weiß auch, dass ich auf der Liste stehe und für den Bundestag kandidiere und hat sich sehr gefreut. Er ist selber auch piratenaffin, wohnt allerdings in London und hat nicht die Zeit, sich zu engagieren. Von daher wäre das von der Seite aus easy. Also ich hätte nicht das Problem, dass der mir irgendwann auf die Füße tritt. Ich muss natürlich meine berufliche Arbeit jederzeit vorgehen lassen. Ja, was, falls ihr da noch Fragen habt, nur zu. Okay. Du bist auch Beauftragter für Gestaltung schon vom Landesverband, ne? Ist das richtig? Genau. Ich habe jetzt am Wochenende das SG Gestaltungsbarcamp organisiert, bin da mit unter den recht aktiven Members und mache halt viel so kleinere Designs für KVs, AGs, AKs. Habe jetzt auch wieder 2-3 Anfragen da liegen. Bin für die Landtagswahl in Hessen in der Taskforce. Das heißt, ich gebe also meine Telefonnummer raus und meine E-Mail und mache halt so wie beim Niedersachsen-Wahlkampf Sachen, die sehr dringend sind. Und ja, das korreliert also, das passt miteinander zusammen. Vor allem im Bundestagswahlkampf mache ich das eh. Also da mache ich eh Flyer und bin in der Thematik drin. Okay, gut. Was natürlich drunter leidet, ist das Pirate Times Team. Die hören selten nur noch von mir und Krähennest auch. Und worauf ich halt noch Wert lege. Ja, ich weiß, Tobi, kommt ein bisschen zu kurz. Ich gucke, dass ich mich bei der Euvicon und bei diversen Aktionen beteilige und da wieder Podcasts mache. Und ansonsten bin ich halt noch in dieser PG Immaterialgüterrecht und AG Europa, AG Netzpolitik nebenher thematisch. Aber das ist halt, wie gesagt, auch mehr so Sitzungsarbeit. Okay, eine ganze Menge. Gibt es da Fragen noch an den Paki zu? Ja, hätte ich eine. Na, schieß los. Paki, ich kenne dich ja und weiß, wie fleißig und engagiert du bist. Aber das, was ich da jetzt alles gehört habe, scheint mir grenzwertig, was deine Belastung und deine Belastbarkeit kenne ich nicht, aber was die Belastung generell angeht. Und da frage ich mich, ob du dir da noch zusätzlich was aufladen willst. Ja, wie gesagt, ich muss dann gucken, dass ich andere Sachen halt ein bisschen fallen lasse. Aber ich glaube schon, dass wir hier viele Leute brauchen, um das zu rocken in NRW. Ich meine, in der AG Europa und in der AG Netzpolitik bin ich weder Koordinator noch habe ich da irgendwelche verpflichtenden Jobs. Und die PG Materialgüterrechte ist im Prinzip gedacht bis Ende März, bis diese EU-Konsultation die Deadline ausläuft und danach bin ich da jetzt auch nicht mehr so engagiert. Von daher habe ich im Prinzip nur die SG Gestaltung und die NRW AGÖA. Okay. Also es droht kein Burnout. Ich muss halt gucken, dass ich mir die Wochenenden frei halte, dass ich mich um meine Familie auch kümmern kann. Aber in der Woche passt das schon. Okay. Ich habe deswegen gefragt, weil jetzt, wenn der Wahlkampf wenn es richtig losgeht, dann kann das wirklich heiß werden für die ÖA. Und da können auch wirklich ganze Tage dann tatsächlich mit Presseanfragen und Pressemitteilungen und allem anderen losgehen. Das wird heftig. Ja, und wir wissen ja alle, wie Achim gearbeitet hat. Und deswegen fragte ich. Ja, ich hoffe auch, dass ich da jetzt, also ich meine, sagen wir es mal so, wenn ich nicht als Vertreter von Uwe irgendwie gewählt werde, dann werde ich mich sowieso engagieren. Insofern, ihr werdet mich so nicht los. Das ist gut. Denn darauf wollte ich auch gerade hinaus. Es ist ja so, also es sind ja alle ganz herzlich eingeladen zu mitarbeiten. Es geht ja nur darum, auch noch andere zu definieren, die tatsächlich mit aufhaltet sind auf das Telefon, wo der Vorstand sagt, okay, da haben wir das Vertrauen soweit, dass da auch quasi nichts Falsches passiert, nichts Falsches rausgeht und da so ein bisschen das mit aufgeteilt wird. Die aktive Mitarbeit, die steht ja weiterhin jedem offen und ist auch stark benötigt. Wenn da jetzt keine weiteren Fragen an die Leute hier dabei sind, dann würde ich zum nächsten Punkt gehen. Das hier weitergeben an die Chrissy und die Leute aus dem Vorstand, die können sich das ja auch dann kurz nochmal anhören und würde dann zum nächsten Punkt kommen. Und das ist eine Sache, ja, wo tatsächlich ich letzte Woche bzw. dann am Wochenende die Zeit so nicht gefunden habe, auch mit dem Paki zusammen nicht, denn ich war krank. Leider und bin das noch immer ein bisschen und es geht hier darum, die Webseite mit den Kandidatenprofilen zu füllen. Ich glaube, das müssen wir dann im Laufe dieser Woche mal angehen, Patrick, wenn das möglich ist bei dir. Ja, gerne. Können wir von mir aus gerne morgen machen. Da auch direkt nochmal der Aufruf, wenn sich jemand gut auskennt mit dem WordPress und Lust hat, da aktiver oder aktiv mitzuarbeiten, ich glaube, da ist großer Bedarf da auch, dass wir auf der Seite da Unterstützung bekommen. Was hieße das jetzt? Ist das wessen Blog ist das? Das ist die NRW-Hauptwebseite, die piratenpartei-nrw.de. Also ich weiß jetzt nicht genau, wie viel man da über WordPress kennen muss, aber irgendwelche Artikel hochladen oder so auf den Kandidaten, auch auf den Krähennest-Blog habe ich auch gemacht. Also wenn ich da helfen kann, helfe ich gern. Gut. Das müssen wir dann mal genau ein bisschen aufteilen, vielleicht was wie wo passieren kann. Ich glaube nicht schlecht, auch jemand, der so ein bisschen technischer noch tiefer drin ist. Gerade jetzt, wenn es da so an die Kandidatenprofile geht, gibt es in den anderen Ländern, wir haben es teilweise per Hand richtig reingestellt. Ich weiß nicht, ob es da schon ein eigenes Plugin für gibt oder sowas, die Kandidaten vorzustellen. Ich weiß nicht, wie es mit den multimedialen Inhalten aussieht, das noch mehr zu vernetzen. Ich glaube, die Krähennest-Sachen wollten wir da auch immer mit draufnehmen. Da gibt es, glaube ich, ein neues Plugin für die neueste Version von den Piratenkleidern auch etc. Vielleicht müssen wir da auch einfach dann nochmal eine Sondersitzung zumachen. Was denn? Piratenkleider? Piratenkleider, so heißt das Theme, ja, meines Wissens. Welches Team? Das Theme mit T-H-E-M-E. Die Templates, mit der das WordPress im Prinzip designmäßig definiert wird. Genau. Okay. Uwe, du sprachst gerade Technik und Technik begabt aus. Ich sollte das vielleicht dazu sagen, dass ich, was solche Sachen betrifft, nicht gerade zur besseren Wahl gehöre. Nein, das ist kein Problem. Was ich kann, ist schreiben und wenn mir einer sagt, was das Thema ist und worum es geht, dann jederzeit gerne. Okay. Ja, das müssten wir vielleicht mal mit Infosock klären. Der ist nämlich anscheinend auch zeitlich nicht ganz dazu in der Lage, das alleine da zu machen. Vielleicht gehen wir dann nochmal irgendwie mit der Agiltechnik irgendwie zusammen und fragen die mal, ob es da nicht noch Leute gibt, die Kapazitäten hätten. Genau, es gab direkt beantworten, nein. Wir sind kategorisch unterbesetzt. Genau, es gab ein Team-Webseite, ja, oder eine AG-Webseite. Da gab es auch einen Tracker, also ein Helpdesk für dieses Website-Team. Da bin ich auch noch drauf geschaltet, meines Wissens. Da kommt aber nichts groß an, weil ich glaube, das ist auch nirgendwo groß mehr öffentlich, dass man sich da drüber melden kann. Aber es wäre nicht schlecht, wenn wir da den einen oder anderen noch finden würden, der da website-mäßig das Ganze unterstützt. Okay, ich lasse es mal so stehen. Wir machen dann einfach einen Termin aus, Patrick. Ja. Ich weiß noch nicht, wann ich wieder richtig fit bin. Ich hoffe irgendwie in den nächsten 2-3 Tagen. So. Da steht jetzt was von wegen, dass Martin schon mal Support angeboten hat. Es war kurz nach der Landtagswahl, als wir die Seite umstellen mussten. Wir haben es dann auf Kommentarrechte und sowas beschränkt und wollten dann weiter darüber diskutieren. Ah, cool. Vielleicht können wir dazu auch mal dann sprechen, irgendwie an dem Tag. Vielleicht kommst du mit dazu einfach, wenn ich mich mit Patrick irgendwie treffen sollte, beziehungsweise wir dazu mumbeln. Wenn es zeitlich passt, klar. Super, dann sage ich dir da auf alle Fälle Bescheid. Wenn ihr da mumbelt, geht es da um die Grundsätze oder um die Kandidaten? Na jetzt tendenziell erstmal dazu, schnell die Kandidaten alle draufzubringen auch. Gut, ja, super. Wenn es grundsätzlich drum geht, bin ich dann auch dabei. Klasse. Perfekt. Entschuldigung fürs Protokoll, wer war das gerade, wer gesagt hätte, wer dann auch noch? Ah, okay. Okay, dann haben wir Pressekonferenz zur Landesliste. Jetzt ist der Harald ist da, sehe ich. Ich würde mich freuen, wenn du ein paar Worte sagen könntest zu dem Wochenende. Ich weiß nicht, ob du dort vor Ort warst. Die ersten Kandidaten, die ersten 10 meines Wissens, haben sich ja am Wochenende getroffen. Da war ich auch eingeladen zu, konnte leider nicht, weil ich krank bin und war. Vielleicht kannst du da ein paar Worte zu sagen. Denn gerne. Also es waren 9 der 10 da, bei Andi NRW war kurzfristig irgendeine Arbeitsgeschichte dazwischen gekommen, wo ein Auftrag irgendwie nachgearbeitet werden musste oder so. Auf jeden Fall hat er kurzfristig abgesagt, die anderen 9 waren da. Dann war ich da eben als Wahlkampf-Wahlsieg-Koordinator in Spe und waren dadurch zu 10. Und das Wochenende war ein wenig schmerzträchtig für alle Leute über 1,75, 80, weil es viele tief hängende Balken gab in diesem Fachwerkhaus. Nur in der Küche konnte man stehen, einigermaßen gefahrlos. Ich habe es immerhin geschafft, mir nur 3-mal den Kopf zu stoßen, während Alios bestimmt 10 bis 15 Mal dabei gewesen ist. Oh. Und aber ansonsten war ja halt immer, man wurde dann wieder besonders gut wach. Der erste Tag war in erster Linie kennenlernen, so ein bisschen Smalltalk und eine Runde, wo sich alle Beteiligten intensiver vorgestellt haben, inklusive möglicher Leichen im Keller, die aber sich alle als nicht wirkliche Leichen herausstellten, sodass wir bei den Kandidaten eine recht geringe Gefahr haben, dass von außen irgendwelche Angriffe gestartet werden können, die dann zu Problemen führen. Und es stellte sich also heraus, dass diese 9 anwesenden Kandidaten, und bei Andi kann man das, so wie man ihn kennt, auch annehmen, erstaunlich wenig Überschneidungspunkte haben in der Möglichkeit, Außendarstellung zu machen und auch entsprechende Zielgruppen anzusprechen, sodass also diese 10 verschiedenen Kandidaten wirklich hervorragend unterschiedlich einsetzbar sind. Besonders deutlich wurde das bei den 3 Juristen, wo man ja sonst sagen würde, oh Gott, 3 Juristen bei den Piraten auf den ersten 6 Plätzen. Die Hälfte der ersten 6 Juristen, das ist ja fast wie bei den anderen Parteien, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Nein, also Udo Vetter als Strafverteidiger und eben Medienanwalt im Bereich seines Lawblocks und der ganzen Aktivitäten, die er macht, hat eine ganz besondere Reichweite auch und ist eben jemand, der auch, ich sag mal, bundesweit recht bekannt ist. Dann Christina ist die Anwältin der kleinen Leute, weil sie selber eine Zeit lang für die Arbeitsverwaltung Hartz IV Klagen bearbeitet hat und seit sie selbstständig ist, eben die Hartz IVer gegen die Arbeitsagentur vertritt und dementsprechend hervorragend für diese Klientel positioniert werden kann. Und Markus Kompa als Anwalt von Whistleblowern, sein prominentester Mandant ist ja im Moment Günter Wallraff, jemand ist, der sich im Bereich Netzpolitik eben einsetzt, sein Hauptschlagwort oder Bereich, wo ich ihn jetzt auch gerade in der Mailingliste mehrfach gefunden habe, wird sein eben der Anti-Abmahn-Anwalt, ja, also massiv gegen das Abmahnunwesen vorgeht. Und das sind alles sehr schöne Positionierungen, die man medienmäßig, glaube ich, hervorragend herausarbeiten kann, auch im Hinblick auf spätere Podiumsdiskussionen oder entsprechende Namensartikel oder was immer man daraus machen kann. Bei den anderen auch ähnliche Positionierungen, was ich vorher nicht so wusste, dass unser Alex jetzt der Vertreter für die Ossis sein wird, weil er selber ja aus den neuen Ländern kommt und eine erhebliche Geschichte in der Familie hat im Bereich der Republikflucht, und einer seiner Onkel ist als guter Schwimmer damals mit dem Versuch, über die Ostsee zu entkommen, unter Begleitung der Staatsmacht eben ertrinken gelassen worden, was in der Familie natürlich zu großem Frust und eben Trauer geführt hat. Und er selber ist auch noch vor dem eigentlich Öffnung der Grenzen geflohen. Und das ist natürlich auch eine hervorragende Positionierung, bei der circa 1 Million DDR-Bürger, ehemalige DDR-Bürger, die mittlerweile in Nordrhein-Westfalen heimisch geworden sind. Und so ging das weiter, sodass wir also da wirklich eine ganz gute Positionierung hinbekommen haben. Am zweiten Tag haben wir uns intensiv darum gekümmert, wer welche Aufgaben übernehmen kann und will, sowohl in der bundesweiten Vernetzung wie auch in der Vernetzung hier in NRW. Und auch da waren die jeweiligen Stärken und Schwächen der Kandidaten so, dass man sie hervorragend verteilen konnte. Und unter anderem wird es so sein, dass in der Wahlkampfzentrale, die in Düsseldorf vorgesehen ist, Udo Vetter wahrscheinlich ein eigenes Büro anmieten wird, wo er seine Anwaltstätigkeit dann teilweise in die Wahlkampfzentrale mit verlegt und dadurch aber eben auch zwischendurch sehr unproblematisch vor Ort ansprechbar ist. Sein Stellvertreter ist der Andreas Graf Wintermuth, der hier im Landtag arbeitet und auch aus dem Düsseldorfer Umfeld stammt, sodass auch der sehr problemlos zeitlich dort aufschlagen kann für Termine, sodass zwei der Listenkandidaten dann sehr häufig oder bei Udo fast ständig auch in der Wahlsiegzentrale sein wird. Also von daher hat sich das alles schon hervorragend gefügt, und ich bin mal sehr gespannt auf den kommenden Sonntag, wo wir diese Gespräche ja in größerer Runde im Unperfekthaus fortsetzen wollen. Und ich bin auch sicher, bei den Kandidaten, die jetzt mit Nummer bis 28 ja in der Liste stehen, dass da auch noch einige hervorragend diese Qualifikationen und Möglichkeiten im Wahlkampf auch Akzente zu setzen, ergänzen werden. Und das Wochenende war extrem harmonisch. Es gab überhaupt keine Konflikte zwischen den Kandidaten, und dementsprechend bin ich sehr zuversichtlich, dass auch im Hinblick auf den Bundestagseinzug wir eine ganz andere Performance hinlegen können, als dass die 20 Piraten bisher in der Lage waren zu tun. Ja, das hört sich spannend an. Vielen Dank. Ich sehe auch, die Christina ist ja auch da. Ich habe vor allem deswegen gefragt gehabt, weil ich ja einerseits dabei sein wollte, um auch dann mit der Zusammenarbeit zur ÖA quasi direkt so die ersten Sachen starten zu können. Das müssen wir dann jetzt wirklich auf nächste Woche Sonntag dann verschieben mal. Aber es geht vor allen Dingen auch darum, und deswegen in diesem Punkt sind wir hier eigentlich gerade, Pressekonferenz zur Landesliste. Da war ursprünglich überlegt gewesen, kann die Landespressekonferenz uns da einladen? Da hatte der Ingo den Kontakt zu übernommen. Die machen das aber dort nicht, weil die quasi das für die anderen Parteien auch nicht machen. Und da er auf ihrer Landesebene Sachen quasi nur machen würden. Insofern ist jetzt die Überlegung, dann machen wir da selber was. Das auf alle Fälle. Es gibt jetzt einerseits den Vorschlag zu sagen, wir warten, bis wir quasi dieses Wahlkampfbüro angemietet haben, machen das dann da, oder machen jetzt noch vorher mit den ersten zwei, drei Kandidaten und jemandem aus dem Vorstand irgendwo in einer guten Location hier in Düsseldorf noch einen extra Termin. Ich weiß nicht, wie lange es hin sein wird, bis das letztendlich geklärt ist, wie wir die Wahlkampfkoordination und damit dann auch vor Ort die Sachen machen. Ich sehe jetzt, der Fitz ist da. Ich weiß nicht, wann habt ihr das nächste Mal Vorstandssitzung? Morgen ist die nächste Vorstandssitzung. Okay, und ist es da auch möglich, dass es da schon mit beschlossen wird? Oder gibt es da Überlegungen, das erst später zu entschließen? Also ich habe am Rande mitbekommen, dass das war ja eine Geschichte von Chrissy, die mitgenommen hat, dass sie es mit auf die Agenda packen möchte. Und denke mal, das wird dann morgen behandelt werden, ja. Okay, der Hintergrund ist ja, also mein Vorschlag wäre eher zu warten bis zur Eröffnung von dem Wahlkampfbüro und da dann Leute hineinzuladen, weil sonst wäre das, ich sag mal, einerseits relativ nah hintereinander, die Leute, die Listenkandidaten vorzustellen und das andere. Und ich befürchte, dass es auch von der Piratenseite her nicht so das Ideale ist. Es gab die Überlegung, hier im Rheinturm irgendwo oben einen Raum, da gibt's ja auch das Restaurant oder was, einen Raum zu mieten oder halt irgendwo hier eine Location in der Nähe vom Landtag oder sowas und da dann Presse einzuladen. Ich weiß nicht, ob das zu den Piraten so richtig passt. Ich persönlich fände es besser, da das in einem Wahlkampfbüro zu machen. Wenn das allerdings noch 2 Monate dauert, bis wir das können, dann fände ich es auch zu lang. Da ist halt die Frage einfach, wie das zeitlich aussieht. Insofern denke ich mal, warten wir vielleicht mal ab, wie das morgen alles in der Vorstandssitzung läuft und sprechen das jetzt heute nicht übers Knie, jetzt zu entscheiden, ob wir da im Wahlkampfbüro quasi die Vorstellung der Kandidaten zur Presse hinmachen oder jetzt kurzfristig in den nächsten Tagen, was dann ja jetzt die nächste, Anfang nächster Woche oder vielleicht sowas wäre, da in Düsseldorf versuchen, was vorzubereiten. Gibt es da Redebedarf zu oder vielleicht noch andere Vorschläge oder auch fürs oder widers von eurer Seite her? Nur noch mal eine protokollarische Nachfrage. Das Treffen, Harald, jetzt am Wochenende war wo und wie viele Kandidaten waren da? Das war in Oberkeulenbach. Heuchel. Ja, was jetzt? Unweit von Kirspe und unweit von meiner Zagen. Es war sozusagen eine direkte Fortsetzung, kopfstoßträchtig, bis auf Christina, die klein genug war, dass sie überall problemlos durchkam. Und also war von daher ganz witzig, weil es eben wirklich schön verschneit war da oben und eine richtig kleine, putzlige Hütte vom Deutschen Alpenverein Sektion Barmen. Und es war auf jeden Fall schönstes Niveau wie eben in der klassischen Jugendherberge mit 4- und 6-Bettzimmern und sehr gemütlich und sehr einfach. Und wie viele Kandidaten waren da? Es waren 9 von 10 der ersten 10 Kandidaten da. Der Einzige, der kurzfristig absagen musste, war Andi NRW gewesen, weil ihm ein berufliches Problem dazwischen gekommen ist. Okay, danke, aber nur fürs Protokoll. Darf ich noch eine Nachfrage stellen, Harald? Immer, ja. Du hast jetzt sehr anschaulich berichtet über einen Teil der Kandidaten und wie die und bei welchen Themen die positioniert sind. Da fehlt mir wenigstens eine ganz kurze Beschreibung der anderen Kandidaten, die da waren. Ja. Unsere Frau Spitzenkandidatin ist sehr gut präsentabel eben mit ihren Themen im Bereich der Korruptionsbekämpfung und Lobbykontrolle. Es ist auch sehr schön, dass sie im Endeffekt eine klassische Ruhrgebiets Arbeiterfamilienkarriere hat, wo sie eben als Mädchen so rebelliert hat, dass sie nicht nur geheiratet und in die Fabrik wollte, sondern eben dann sich ins Finanzamt hochgearbeitet hat. Und auch in ihrer Familie sind alle völlig begeistert, dass uns Melanie Spitzenkandidatin bei den Piraten ist. Also um so diese Schiene vernünftig zu bedienen, ist sie wirklich klasse aufgestellt und eben als eigentlich so recht unscheinbare junge Dame in Anführungsstrichen dann eben mit diesen Hardcore-Themen Korruptionsbekämpfung, das wird ein schöner Spannungsbogen für die Medienarbeit und auch die übliche Nummer, dass man eben Spitzenkandidaten versucht natürlich immer irgendwo auch erstmal in Frage zu stellen. Dann Nummer 3, unser guter Thomas McWyers ist ja ein absoluter Dynamiker und als Dynamiker haben wir ihn jetzt auch zum Hochfrequenzkommunikator benannt für alle Vernetzungsfragen. Und er deckt im Prinzip das Spektrum ab vom treusorgenden Familienvater, der sein Kind in Elternzeit betreut und betreut hat, bis hin eben zum Studenten der Pflegewissenschaften in einem der brennendsten Bereiche unserer Gesellschaft und eben als aktiver und praktizierender Rettungssanitäter auch in einem Bereich, wo man natürlich alle möglichen Niederungen dieser Gesellschaft durch die Unfälle, die passieren, erlebt. Und da ist er natürlich jemand, der auch zu den jungen Kandidaten mit 31 Jahren gehört und von seiner ganzen Persönlichkeit eben jemand ist, der sehr fröhlich, intensiv rüberkommt. Dann Nummer vier, Jens Seipenbusch ist sozusagen unser Elder Statesman als sehr seriöser ITler, der auch noch die IT der juristischen Fakultät der Uni Münster betreut, also seriöser geht's sozusagen schon gar nicht mehr. Und dann auch noch als Gründer der Piratenpartei, der sein Baby jetzt in den Bundestag führen will, ist mit Sicherheit jemand, der immer gerne gefragt wird, wenn es um die gesamten Zusammenhänge geht, wie diese Piratenpartei überhaupt zustande gekommen ist und wie die Entwicklung dann dazu geführt hat, dass wir eben heutzutage doch zumindest eine recht interessante Position im Parteienspektrum erreicht haben. Dann Nummer 5, Christina hatten wir eben schon, unsere Anwältin der Herzen. Nummer 6, Markus Komper, hatte ich eben auch schon berichtet. Nummer sieben ist der Andreas Graf. Genau, Andreas Graf wird eben unser Küken in Anführungsstrichen mit 30 Jahren, der als jemand, der eine normale Ausbildung gemacht hat, eben auch sehr vermittelbar ist für eben alle Jugendlichen, die nicht in die akademische Richtung tendieren und ist auch Gamer und so weiter, sodass das eigentlich für ein entsprechendes Wählersegment auch eine gute Positionierung ist. Nummer 8. Der Alios. Alios, genau. Alios ist unser, in Anführungsstrichen, Freak aus dem Bundesvorstand, der sich im Bereich der inneren Sicherheit verbunden mit allen möglichen IT-Themen, Open Data und so weiter tummeln wird und da eben auch eine Menge eigene Projekte betreibt, die man in den Zusammenhängen auch als Aushängeschilder dann darstellen kann. Nummer 9 war ja nicht da, aber ist positioniert mit dem Thema Drogenpolitik und Entkriminalisierung der Drogenszene nach portugiesischem Vorbild, sodass wir da eben eine schöne Darstellung haben, dass in anderen Ländern, in Portugal, das durchaus sehr erfolgreich funktioniert und hat ja auch die Vorträge in NRW jetzt schon in vielen Landesteilen und in den KVs gemacht und wird das auch weiter fortsetzen. Und Nummer 10 ist der Alex, den hatten wir eben auch schon. Ja, vielen Dank. Tolles Spektrum. Ja? Mal eine kurze Frage, wenn man das so alles hört und wir ja eigentlich noch in der Vorwahlkampfphase ist. Was haltet ihr eigentlich von so einer Idee, kommt mir gerade spontan, ab 1. März, wo wir vielleicht in der Wahlkampfzentrale sind, jede Woche einen der Kandidaten so richtig von vorne bis hinten vorzustellen, um bis dann halt die 10 da sind. Dann würden wir am 1. Mai komplett fertig sein. Ja, halte ich ja selber nichts von, weil wir wollen in dem Sinne keinen Personenkult machen, sondern was sinnvoll ist, ist eben über die Themen diese Kandidaten gegenüber Zielgruppen und entsprechenden Veranstaltungen vorzustellen, sodass dadurch eine Identifikation zum Thema über den Kandidaten passiert, das jetzt so als Mediengeschichte Geschichte hochzuziehen, geht, glaube ich, eher in die falsche Richtung los, weil es eben dann immer in der Gesamtpresse läuft. Also die Presse wird schon hinterherkommen, wenn wir in diesen jeweiligen Nischen, die wir da besetzen können, wenn wir da erfolgreich sind, kommt die Presse schon von selber an und will diese Kandidaten dann auch überregional vorstellen. Genau, und wie wir die Leute dann vorstellen, also ich sag mal vor Ort, es würden, also eine, ich sag mal, eine richtige Pressekonferenz für jeden Kandidaten, da würde ja dann keiner irgendwann mehr kommen. Aber ich denke mal, dass man schon vielleicht Themennachmittage oder sowas durchaus mal machen kann, wo dann speziell die Leute da sind, um deren Themen es geht. Nochmal zurück zu dem Punkt, gibt es denn da noch Überlegungen von euch jetzt oder Ideen dazu, wie man quasi so eine erste PK machen sollte oder könnte? Sonst würde ich, wie gesagt, morgen mal die Vorstandssitzung abwarten und dann da mit Chrissy und den anderen dann entweder danach oder dann halt am Donnerstag mal sprechen. Also über das PK-Thema haben wir nicht explizit gesprochen. Es wurde darüber gesprochen, dass bisher sehr konkret Anfragen eigentlich nur an Melanie gekommen sind. Nach diesem üblichen Motto, wir wollen jetzt den Spitzenkandidaten kennenlernen. Und ich denke auch, wir sollten das morgen in der Vorstandssitzung weiter diskutieren. Klopf, klopf, darf ich eine Zwischenfrage stellen? Jo. Ich bin gerade erst reingepurzelt. Ich hatte die Auflistung jetzt nur zur Hälfte mitgekriegt. Wer soll denn außen belegen? Jetzt verstehe ich deine Frage nicht ganz. Außenbelegen, du meinst Außenpolitik als inhaltliches, ja, Thema. Du, das weiß ich nicht, das wurde auch gar nicht angesprochen. Dann hast du das falsch ein bisschen mitbekommen gerade. Okay. Also es ging nicht um die Themen, wie die belegt werden, sondern eher um die Leute, welche Themen sie quasi mit drin haben. Und damit sind sicherlich noch nicht alle Themen, die es gibt, erschlagen. Nein, es ging jetzt darum, welche Themen sie sozusagen originär durch ihre Persönlichkeit und ihre normale Lebensführung vertreten. Weil die Logik, mit der ich glaube, dass wir punkten können, ist eben, dass wir in unserer AV den Piraten, die ja auch normale Bürger sind, die Möglichkeit gegeben haben, zu kandidieren und gewählt zu werden. Und wir haben jetzt eben da 10 Bürger, die auf diesen ersten 10 Plätzen stehen. Und die stehen eben im Endeffekt repräsentativ auch für bestimmte Zielgruppen, die ähnliche Vitae und Lebenszusammenhänge haben. Und da kann eben die Logik daraus entstehen, dass die Zielgruppe quasi ihren Bürger repräsentativ ins Parlament wählt, um gegen die Politprofis, die in erster Linie lobbygesteuert sind, dann auch ihre Themen im Bundestag zu vertreten. Okay, gut, dann habe ich es aber richtig verstanden in dem Zusammenhang, denn was Sarko Ilabo fragte, war ja eher von der anderen Seite her und da würde ich vielleicht dann ergänzen, dass wir ja auch in NRW nur einen Teil der möglichen Bundestagsabgeordneten stellen und natürlich auch nicht jedes Thema mit einem unserer Kandidaten abdecken müssen oder können müssen. Insofern... Ja, ich würde noch dazu sagen, wir bewegen uns ein bisschen ab vom Thema auch. Also insofern noch Holarius kurz. Ja, wir sollten wirklich darauf achten, die Stärken von unseren Kandidaten hervorzuheben und jetzt nicht irgendwie danach suchen, dass wir irgendwie eventuell Schwächen haben, weil irgendein Thema nicht befasst ist. Wir haben immer noch quasi ein Backoffice aus Koordinatoren von AKs und AGs und so weiter. Das müssen nicht unbedingt die Kandidaten selbst machen. Genau, und wir sind halt auch nur ein Teil hier in Nordrhein-Westfalen und ja nicht alle. Okay, gut, wenn dann jetzt kein weiterer Redebedarf ist zu dem Thema PK, Landesliste und Vorstellung der ersten Kandidaten jetzt vom Wochenende, würde ich zum nächsten Schritt gehen. Ich bin jetzt gerade mal 10 Minuten AFK, weil ich meiner Frau helfen muss. Okay. Der nächste Punkt wäre hier dann nochmal Neueinteilung Social Media Accounts. Warum hatte ich es hier drauf gelassen? Ich glaube, weil wir Leute noch gesucht haben, die mitmachen, speziell bei Facebook, gegebenenfalls Google Plus etc. Jetzt sehe ich hier, da hatte der Martin auch noch was reingepostet. Gehört das da zusammen, ja? Anfrage zum Plugin. Nee, das ist, glaube ich, Webseite. Das ist nicht Plugin. Das ist zwar auch Social Media, das hat aber was mit dem WordPress zu tun. Ich muss da mal reingucken. Ich weiß nicht, ob ich das technisch lösen kann. Also ich kann es nicht, ich habe schon geguckt. Okay, dann können wir das vielleicht hier rauskopieren und als kurzen Punkt dastehen lassen, dass wir es einfach mal checken. Ich tue es oben zur Webseite. Okay, danke. Und da auch dann nochmal der Aufruf. Ich weiß ja, es gab ja einige, die sich auch um den Google Plus Account zum Beispiel gekümmert haben. Da gehörte ja auch der Peter mit dazu. Und die Susanne, dann gab es, ich weiß, so vor einem guten halben Jahr mal irgendwo das Problem, dass da was gepostet wurde und einem irgendwo in den falschen Hals gekommen ist. Also gerne ist bitte jeder eingeladen, auch da sich aktiv wieder mit reinzubringen und einzubringen. Ich weiß nicht, ob ihr da weiter Lust habt oder nochmal Zeit habt, da auch ein bisschen mitzumachen. Zu dem Google Plus Account hätte ich mal auch nochmal eine Frage, weil ich hatte mich ja mal irgendwann dazu bereit erklärt, da was zu machen. Und wir haben es nicht hingekommen, die Einlog-Daten zu bekommen. Also ich habe mit dem Achim gesprochen, ich habe mit dem Alex gesprochen. Wir haben es nicht herausbekommen. Wie meinst du das jetzt, Einlog-Daten? Ja, dass man da als Admin mitmachen kann. Du musst bei meinem anderen Admin einfach eingeladen werden per E-Mail, dann geht das. Das ist ja schön, aber wir wussten einfach keinen, der Adminrechte hat. Stand aber auf der allgemeinen Liste, wer was machen darf von der Vergangenheit her. Und davon abgesehen, ich habe mittlerweile die Adminrechte auch weitergegeben an den Uwe. Der Uwe müsste jetzt auch haben, ne? Schon längst. Dann müsstest du sie mir irgendwo geschickt haben und das Geschickte tatsächlich im Nichts gelandet sein bei mir. Wobei wir mal darüber gesprochen haben, dass du sie mir schicken wolltest. Wenn du das gemacht hast, dann werde ich es irgendwo finden. Wenn nicht, dann würde ich dich bitten, das nochmal zu wiederholen. Ich weiß nicht, ob das einfach so einfach geht oder ging. Das geht von meiner Seite aus, sprich da bei Google Plus ganz einfach. Ich muss dann im Prinzip eine Einladung an eine Mailadresse schicken. Und das muss eine Google-Mailadresse sein auch? Nö, eine beliebige. Ich habe damals hier deine NRW-Adresse genommen. Oh, okay. Dann muss ich da wirklich mal nachgucken, weil ich habe da so ein paar Weiterleitungen. Je nachdem, was da passiert, ist das vielleicht, habe ich das dummerweise nicht gesehen. Das wäre natürlich ärgerlich. Damit hätten wir es dann auch schon. Trotzdem nochmal die Frage, also wer da mitmachen mag, der Holarius würde mich sehr freuen, aber auch Peter, ihr seid noch immer auf dem Standpunkt eher lieber nicht, oder? Im Notfall würde ich zum Wahlkampf nochmal helfen, in dem Sinne, aber momentan bin ich auch mit Wifi und, also ich bin der Koordinator im AK Wifi und einigen anderen Sachen auch stärker eingespannt. Okay. Und so ist es privat sehr stark eingespannt mittlerweile. Okay. Wo denn jetzt über Google Plus hinaus dann noch bei Facebook oder wo? Ja, Facebook vielleicht auch noch. Was soll da gemacht werden, dass da die PMs reingepostet werden oder aktuelle Aktionen und so weiter oder was ist da angedacht? Genau, und dann halt, ich sag mal, es bedarf ja eigentlich ein bisschen mehr immer in den Social-Media-Sachen. Machen wir da auch nochmal so ein extra Ding irgendwann. Wir haben ja auch mal so ein paar Social-Media-Guidelines quasi für uns überlegt und festgelegt, übernommen von denen, die da in Düsseldorf mal zusammengestellt worden waren. Denn es wäre natürlich schön, wenn man da ein bisschen aktiver ist und tatsächlich versucht, Leute zu begeistern, auch dann auf unsere Seite mal zu kommen. Grundsätzlich erstmal, wer da mitarbeiten kann, sich einfach mal melden und dann, ich sag mal, die Einarbeitung beziehungsweise mit der Zeitprofessionalisierung, die wir im Moment auch noch nicht haben, würde sich dann in dem, in Anführungsstrichen, Team dann ergeben. Also da wollte ich gerade sagen, also ich jetzt alleine würde mir das jetzt so nicht zutrauen, aber wenn da noch ein, zwei Leute mitmachen, die da auch ein bisschen Erfahrung in dem Bereich vielleicht schon haben, mache ich das gern. Ob wer jetzt da regelmäßig im Moment bei Facebook postet, ist ja die Steff und Paki manchmal auch, ich ganz selten im Moment. Ich hatte sie einfach nochmal drin, um einfach nochmal laut zu sagen, wer mitmachen will in dem Bereich, sich bitte gerne melden einfach. Okay. Jo, ich mache das eh weiter. Nochmal kurz eine Rückfrage zu deiner Anmerkung, Martin. Wo finde ich die Stelle? Sag mir nur kurz einen Hint, dass ich das finde. Dieser Schalter ist unter jedem Artikel drinne. Da gibt es ja einmal diese Buttons, die sind normalerweise ausgegraut, wenn man es nicht aktiviert hat. Und daneben ist dieser Schalter, mit dem man die aktivieren kann. Ach so, der ja. Und bei diesem Schalter gibt es auch dieses I, was eigentlich erklärt, was man damit, ich sag mal, dann anrichtet, wenn man das aktiviert. Und da kommt aktuell gar nichts. Okay, darf ich ganz kurz? Das Problem ist auch, wenn man den Artikel twittern will, ist der Link nicht drin. Ja, bitte. Ja, wenn ihr fertig seid, okay. Also ich habe an uwe.stein@piratenpartei-nrw.de die Einladung geschickt. Danke. Und wer Einladung jetzt haben möchte und jetzt es okay ist, bitte geben, ich bin auf der Administratorenseite. Übrigens hat der Daniel Düngel hier auch Zugriff. Und Sebastian Kreuz. Dann, also ich könnte jetzt, Daniel Düngel ist übrigens der Eigentümer der Seite. Dann schick doch mal an holarius@gmail. Ja, haus mir kurz bitte in per hier Direktnachricht rein hier in Mumble. Dann kann ich es direkt kopieren. Da bist du ja. Dann war es direkt erledigt. Aber wir kommen den Sachen schon näher, sehr gut. Hättest du noch eine andere Adresse gerne, Uwe? Nee, das ist in Ordnung. Im Zweifelsfall, wenn ich das Wenn ich mit der dann reinkomme, dann ich würde mich sonst nochmal extra melden. Okay. Polaris, Einladung ist raus. Danke. Nächste Punkte. Offene Aufgaben. Weiß ich gar nicht mehr, warum es hier noch drin war. PM-Steuervereinfachungen. Ist wahrscheinlich rübergerutscht aus einer der letzten Sitzungen. Hat das noch jemand hier direkt auf dem Schirm? Weil ich meine, das war schon noch von vor 2 Wochen. Okay, wenn es jetzt hier keiner hat, dann schaue ich mir es einfach später an und gegebenenfalls kontaktiere ich dann die Leute, mit denen das zu tun hatte. Gut, dann TDPA am 16., das ist jetzt diesen Samstag. Gibt es da noch Bedarf, was wir hier noch machen müssen von unserer Seite her? Sollen wir das nochmal auf der Webseite irgendwo mehr mit draufpacken? Ich habe reingeschrieben, das Blaue, das bin ich. Ihr habt ja die PM gemacht, super, danke. Und der Paki hat es auch auf den NRW-Blog gepostet. Was die Frage, die ich jetzt nur habe, ist, hat sich Uwe bei dir irgendwie Presse gemeldet? Und wenn ja, braucht ihr was? Und wer betreut dann die Presse, wenn sie da kommt? Nein, wir haben keine Anmeldungen, hatten wir aber dort auch nicht explizit, jetzt, ich meine, die kennen es zwar, wo sie sich anmelden, normalerweise vorher explizit was reingebracht. Wenn jemand kommen sollte, würde ich einfach sagen, machen das die Leute, die vor Ort sind. Ich habe so ein paar Schildchen, die würde ich einfach mal so mitbringen noch und vielleicht, wenn wir einen Tisch machen, wo einfach Presse draufsteht, dann würde ich das absprechen im Vorfeld. Ich hoffe, dass ich da auch wieder so fit bin an dem Wochenende, dass ich an beiden Tagen, also am Samstag in Düsseldorf und am Sonntag dann auch da in Essen bei der anderen Sache bin und an dem Samstag wäre ich auch einen ganzen Tag da und dann da auch gerne der Ansprechpartner, falls jemand kommt. Das heißt, ich habe jetzt keine festen Termine mir dort vor Ort rausgesucht, um wo ich irgendwo dringend dabei sein muss. Okay, wir hatten für alle Fälle auf die Wiki-Seite geschrieben, wenn Presse kommt, sollen sie sich bitte kurz am Infostand melden und dann würden wir das an dich oder an Paki oder andere AGÖ-Leute weitergeben. Kurze Frage nur, wenn tatsächlich Presse kommt, wie machen wir das mit einer Verpflegung? Da haben wir jetzt gar nicht drüber nachgedacht und das auch nicht einkalkuliert. Das machen wir alles am Samstag vor Ort. Okay. Gut, also wenn ihr noch was braucht, sagt ihr Bescheid. Ansonsten sollen sich die Presseleute melden und wir geben die dann an die AGÖ-Leute weiter. Genau. Super. So, nächster Punkt, Vortrag in Ingolstadt. Der Achim hatte dem nochmal geschrieben, gesagt, er könnte da jetzt definitiv nicht. Mit dem hatte ich auch kurz gesprochen. Und jetzt schauen wir mal, ob ich da noch hinfahre. Das ist im März. Da wollte der Achim ja einen Vortrag halten zu dem Wahlkampf hier und den Erfahrungen damit. Das aber nur zur Info. Dann nächster Punkt. Jetzt geht es recht schnell hier aus dem RT. Da ist akut nichts Neues drin. Ich habe in den letzten Tagen ein paar Sachen so rausgeschmissen. Es gab eine Anfrage, da habe ich mich direkt gemeldet und sonst waren, glaube ich, keine Sachen, die für hier, für jetzt die Sitzung wichtig waren, drin. Außer so ein paar normale Ankündigungen. Ja? Es gab eine Anfrage, ich weiß gar nicht, gestern oder heute, wo sich jemand beschwert hätte, dass wir ja zwei unterschiedliche Facebook-Accounts hätten und das würde total unsinnig sein und da müsste man mal was machen. Okay. Diese Piratenpartei NRW und Piraten NRW, glaube ich, sind die beiden Accounts gewesen. Jetzt habe ich nicht auf dem Schirm. Kann sein, dass ich hast du die übernommen gehabt oder? Nein. Okay, dann müsste ja noch drin sein. Hier ist der. Siehst du? Doch, wer war das denn? Aber den kennen wir doch, oder? Ich würde vorschlagen, wir gucken uns die mal eben an. Weil wenn da jemand eine aufgemacht hat, die nicht wir sind, müssen wir das ja im schlimmsten Fall mal weitergeben. Und darum bitten, dass dann der eine zugemacht wird. Ja, Piraten NRW. Weiß jemand, wer das ist? Oder von wem der ist? Einfach mal anschreiben, oder? Das sieht aus, als wäre das hier irgendwie zur Wahl gemacht worden letztes Jahr. Das ist Piratenwahl, ja, der heißt aber auch Piraten NRW. Ich schreibe einfach mal eine Nachricht. Weil das dürfte ja kein Problem sein, das dann zurück runterzunehmen. Okay. Dann noch ein paar weitere Punkte. Nächster LPT 2013 in OWL. Stand hier auch nur drauf, einfach mal zum weiter dran denken. Ich glaube, da gibt's nichts Neues zu. Da gibt's was Neues zu, der ist abgesagt. Da hatten wir ursprünglicher Termin 16. März und daher nun Anfang Mai. Und auch Anfang Mai ist auch abgesagt, oder? Auch da reden wir morgen drüber. Okay. Gut, nächster Punkt, Hinweis auf die Verkehrswendekonferenz, lasse ich hier einfach auch mal so stehen. Und dann den Tag der Privatsphäre, da hatten wir letzte Woche was drüber gesprochen. Gibt es da Neuigkeiten? Ich habe das mal alles von letzter Woche drinschen lassen. Da wollten wir dann gegebenenfalls nächste Woche eine PM machen, um dann einzuladen. Weiß jemand, ob es da jetzt schon eine Liste gibt oder sowas, wo die einzelnen Städte, in denen was passiert, mit draufstehen? Oder eine eigene Wiki-Seite zu dem Tag der Privatsphäre? Nicht im Piratenpartei-Wiki, sondern da wurde eine eigene Seite aufgemacht, protestwiki.de. Okay. Wir eine eigene PM rausbringen, sollten wir vielleicht deine eigene nochmal zu machen und das verlinken. Auf Twitter findest du da alles unter dem Hashtag IDP13. Okay. Also was Piraten angeht, ich habe da heute was gesehen. Auf der Vorbereitung zur Vorstandssitzung morgen hat der Alexander Reinsch einen Antrag eingebracht, Flyer zu drucken und eben auch vom Vorstand, also wenn ich das jetzt mal so wiedergeben darf, aufzufordern, an diesem Tag teilzunehmen, an der Demo in Köln oder Dortmund. Müsste man dann aber morgen gucken, wie das entschieden wird. Okay. Wer ist der Ansprechpartner außer der Kine-H? Gibt es da jemanden in NRW? Naja, also der Alexander Reinsch hat, wie gesagt, quasi an sich selbst, an den Vorstand, da ein Ticket geschrieben, um das morgen zu besprechen. Mhm, okay. Mabo, wir sind die AGÖA. Was ist das hier für eine Sitzung? Okay, dann lassen wir es mal draufstehen bis nächste Woche und schauen mal, wie es nächste Woche aussieht, wie viele Anmeldungen es wie wo gibt, um zu schauen, ob es Sinn macht, da tatsächlich deine PM zu rauszugeben. Denn das wäre ja eine, wo man tatsächlich Reporter dann zu den Piratenständen hinschickt, um da gegebenenfalls vor Ort Fotos zu machen, mit Leuten zu sprechen etc. Es gibt auch eine sehr kontroverse Diskussion auf der NRW-Mailingliste bezüglich dieses Tages und der Teilnahme. Auch eine sehr unsachliche Diskussion zum Teil. Das ist ja immer so. Ja, okay. Vielleicht, weil hier die Zeitplanung ja so drin stand, lassen wir es bis nächste Woche ruhen. Ups. Und schauen auch mal, was der Alex dazu morgen dann vorstellt. Ja, ich ergänze kurz noch zu, dass ich in die SG-Gestaltung einen Auftrag halt reingegeben habe, dass wir da einen Flyer zu machen. Ich muss aber da mit der Kine nochmal sprechen, ob es nicht noch andere Leute gibt, die da was machen wollen. Okay. Gut, dann können wir aber direkt zum nächsten Punkt kommen, wo der Paki kurz vielleicht was sagen kann zu dem Barcamp der SG Gestaltung. Ja, war sehr inspirativ und konstruktiv und produktiv. Wir haben so den Fahrplan festgelegt bis zur Bundestagswahl. Wir haben die Entwürfe besprochen, wir haben uns Vorträge angehört zu diversen Themen. Wir haben weiter organisiert, wir haben jede Menge Neuzugänge. Also auf diesem Treffen waren ca. 20 Leute aus dem ganzen Bundesgebiet dabei. Und wir haben Proxys für die Landtagswahl in Hessen und Bayern benannt, beziehungsweise so Taskforces, die halt sofort einsatzbereit sind, wenn irgendwo Alarm ist, weil irgendein Flyer fehlt oder irgendeine Aktion geplant wird. Okay, Hessen ist am gleichen Tag, ja, wie die Bundestagswahl wahrscheinlich, oder? Ja, irgendwie sowas am gleichen Tag und Bayern ist, glaube ich, eine Woche später oder früher und es knubbelt sich, beziehungsweise die werden wahrscheinlich sowieso viele Bundesthemen und Landesthemen gemischt im Wahlkampf bei Akan. Okay, ja, irgendwem bin ich ins Wort gefallen eben. Bitte? Also ich bin eben noch irgendwem ins Wort gefallen, war das Radbert oder wem? Keine Ahnung. Also wer da genauer wissen will, was passiert ist auf der Seite von der SG, ist auch das Protokoll, das habe ich gestern oder vorgestern online gestellt. Hast du einen Link? Moment, mein Rechner hängt gerade. Ja, dann steht hier auch was von Bildern. Vielleicht Bilder, wenn wir auch einen Link haben oder sowas, dann wäre das nett. Ich hatte ein paar Fotos gemacht, wollte nur fragen, ob die irgendwer irgendwo hochgeladen haben will, so nach dem Motto Zeug, was bei uns hier mal lief. Okay, ja, also wie gesagt, wir sind ja eher nur daran interessiert, was ist da überhaupt gelaufen etc. Ich weiß nicht, ob ihr quasi in Anführungsstrichen von der SG-Gestaltung die irgendwo nochmal extra hochladen wolltet, dann vielleicht mit dem Paki kurz besprechen, weil hier würde ich sagen, wenn wir einen Link hier drin haben, Protokoll reicht das. Alles klar. Vielen Dank. Ganz kurz, wenn ich dazwischen, du kannst mir allerdings, ich sag mal so die 10 besten, meistsagendsten gerne zuschicken an der _piratenpartei-nrw.de, dann packe ich sie auf den offiziellen Flickr-Account, dann kann ich da anfangen, auch die ganzen Sachen zu dokumentieren. Okay. Das ist cool, denn es gibt auch, glaube ich, irgendwo eine Wiki-Seite, wo sehr viele Foto-Sources verlinkt sind und sicher auch dieser Flickr-Account, oder? Richtig, da verlinke ich dann die Sachen nachher. Der hat Korax angelegt und ich fange die jetzt an zu befüllen. Perfekt. Okay, dann hätten wir hier im Moment noch eine Sache drauf. Das war der Bericht vom Harry Hupp, der letzte Woche gegen Ende der Sitzung eine Idee vorstellen wollte, und zwar, dass er die Tagesordnungen der einzelnen Crew-Treffen etc. vor Ort dann auch kurz an die Lokalpresse immer schickt. Und da wollte er ein Beispiel mal geben für den Erfolg. Ist der Harry denn da heute überhaupt? Ist er nicht, dann lassen wir das vielleicht einfach mal für nächste Woche stehen. Okay, und dann sind wir jetzt mit den Punkten durch. Gibt es noch Dinge, die noch nicht angesprochen wurden, die aber wichtig sind und unbedingt noch jetzt hier als Sonstiges mit auf die Tagesordnung für heute müssen? Ja, ich hatte ja schon am Anfang angesprochen, den kleinen Blogtext, den wir machen wollten. Ah, okay, du hast es noch nicht mit eingetragen, stimmt, sonst hätten wir ihn hier schon gehabt. Ja, sorry. Ist kein Problem. Zeile 180, magst du kurz zwei Sätze dazu schreiben? Ich würde sagen, den nehmen wir so und können den auch durchaus einfach auf die Seite packen, ne? Und dann auch direkt von mir aus entweder verlinken oder direkt dann auch auf Facebook etc. Ja, also direkt auf Facebook und so, das ist, hoffe ich mal einfach, das ist gut. Auch gerne, wie gesagt, auf die NRW-Seite. Die Frage ist jetzt nur, kann man da sogar ein Bild dazu oder sowas? Wahrscheinlich nicht, ne? Wie immer eigentlich nicht. Oder zu der Thematik? Man könnte höchstens ein gucken, ob man ein freies Foto von der Frau Wanka kriegt. Aber das glaube ich eher nicht. Ja, oder halt irgendwie ein piratiges Foto zum Thema. Ich schaue morgen früh mal kurz, ob ich irgendwas finde und mail das dann eben rein. Den Text hast du noch, ne? Der ist in der Mail. Ja, ich suche hier gerade, Moment. Ich wollte es hier verlinken eben, aus dem Forum zumindest. Das ist das hier, ne? Mit keine Gebühren für Bilder, Frau Dr. Wanka. Genau. Ja, das ist ja eine Steilvorlage, ne, mit den Studiengebühren. Ja, und auch wenn das jetzt kein NRW-Thema ist, haben wir das einfach mal aufgenommen. Der Wilk wollte das unbedingt in einen Text bringen, dann habe ich ihm dabei ein bisschen geholfen. Also ich würde auch noch mal drüber schauen, vielleicht. Ja, kannst einfach noch gucken, ob das da noch irgendwas falsch ist oder so. Kurz dazwischen. Ja, bitte. Der Joschi-Bär hier. Ja, der ist hier und ich gehe mal kurz zur AG Familie. AG Familie, danke dir. Bin ich schon wieder weg. Dankeschön, tschüss. Okay. Dieser Blogtext gehört ja quasi zu unserem kleinen PR-Konzept, dass wir vom AK-Bildung immer wieder mal Blogtexte bringen, so im Schnitt einmal im Monat. Und ich versuche jetzt einfach mal bis nächste Woche zu mal was geblockt zu haben und also so eine Art Konzept. Und das auch auf andere AKs vielleicht übergehen kann. Okay, denn ich sehe eine einzige Sache, die mir jetzt direkt auffällt, die würde ich vielleicht noch ein bisschen ändern, weil hier dann steht, die Piratenpartei sieht das anders. Da würde ich dann vielleicht schreiben, der AK-Bildung der Piratenpartei sieht das anders. Aber sonst, denke ich, kann man das mehr oder weniger genauso auch übernehmen. Ja klar, kannst du so ändern, klar. Hey, Behördenwillkür, du musst jetzt auch dem Joschi folgen. Jetzt hängt er da oben und wartet auf dich. Oh, ja, ich muss erst finden, ich muss erst suchen. Hier ist so viel Zeug, ich kenne mich hier ja noch nicht aus. Jetzt immer mit der Ruhe. Okay, das heißt, ich mache es selber und pack den dann im Laufe des heutigen Abends beziehungsweise bis morgen mal drauf. Ja. Ja, genau. Schreiben wir mich einfach dazu. Und falls ich eine Frage habe, weiß ich ja, wie ich dich erreichen kann. Gut, dann nochmal die Frage in die Runde. Noch offene Punkte, die heute noch hier mit drauf müssen? Unbedingt drauf müssen nicht. Ich wollte vielleicht mal die Idee reinrufen, ob wir nicht mal so eine Art Vernetzungstreffen der Presse mit Sprecher aus den verschiedenen Regionen oder Kreisverbänden und so weiter machen könnten oder sollten. Ja, das ist super. Die Idee steht auch schon. Die Idee steht auch, glaube ich, in einem von den letzten zwei Sitzungsprotokollen mit drin. Bei mir im Hinterkopf war es so, dass ich gedacht habe, warten wir mal, bis wir in Anführungsstrichen Wahlkampfzentrale haben und könnten dann vielleicht dorthin einladen, beziehungsweise was sich natürlich auch immer anbietet, ist zum Beispiel das Unpacked-Haus etc., dass man da tatsächlich ein Meeting macht mit quasi so einer Art Landeskreis Stippresse-Treffen. Das finde ich sehr gut. Ich würde dann gerne das einfach nochmal konkret für nächste Woche mit draufsetzen. Darf ich da mal intervenieren? Ja. Ja. Das Problem ist, wir sind mehr oder weniger alle auch normal schon sehr viel am Rumfahren, sehr viele Wochenenden sind, fast alle sind eigentlich immer Piraten belegt. Und es ist nicht nur eine Zeit, sondern auch eine Kostenfrage. Und das sind dann ja Pressesprecher aus dem ganzen Land NRW. Das heißt, die Anfahrtswege könnten dann unter Umständen sehr lang sein. Könnten wir nicht zuerst einfach mal über die Pressesprecher schicken, die Aufforderung zu einem Mumble-Treffen. Dann kann man weitersehen. Finde ich eine gute Idee. Deswegen, um sowas zu besprechen, würde ich das konkret als Punkt für die nächste Woche mit draufsetzen. Dann können wir uns bis dahin schon mal alle diese Punkte, diese Sachen überlegen, dass wir jetzt nicht quasi ohne den Punkt drauf gehabt zu haben, zu lange drüber sprechen heute. Ja. Würde das auch für die Pressesprecher von den Ortsverbänden gelten? Ja, bestimmt. Alle der eine Ortsverband macht sich halt fest. Uwe? Ja? Hattest du dir denn schon mal die Presseportale der anderen LVs angeguckt? Ihr wolltet das ja auch mal aufbauen? Ich habe zum Teil mir angeschaut, was die so auf den Seiten haben, ja. Aber da hattest du doch letzte Woche von gesprochen, aber jetzt Presseportale? Ich habe mal die beiden Links reingeguckt. Könnt ihr ja eventuell euch mal angucken und das dann irgendwo dazu besprechen in den nächsten Wochen. Auch wenn sie noch komplett in der Entwicklung sind. Okay, dann können wir die vielleicht mal eben mit dazu für die nächste Woche. Das passt, glaube ich, ganz gut dazu. Okay, gut. Dann nochmal in die Runde. Ein allerletztes Mal noch Sachen für diese Sitzung. Vielleicht fürs nächste Mal anzudenken, die Vernetzung der Direktkandidaten, auch über Mumble erstmal. Ja, magst du es einfach dann für die nächste Woche ins Protokoll mit aufnehmen? Wir können es auch hier schon rausschreiben. Ja, weil hier schon Sachen draufstehen für nächste Woche, könnte man das einfach mit dazu packen. Genau. Wobei das auch schon vom Thema her sehr stark sich überschneidet, glaube ich, mit der gesamten Wahlkampfnation und jetzt ja nicht nur. Sammy, du meintest jetzt die explizite Direktkandidaten, ne? Nicht die Listenkandidaten. Ich meinte jetzt explizit die Direktkandidaten. Die haben ja in ihren Kommunen, machen die ja zum Teil selbst Pressearbeit. So war jedenfalls meine Erfahrung aus dem letzten Jahr. Werden von der Presse angesprochen und werden von allen möglichen angesprochen. Und da eine Vernetzung zu haben, dass da nicht die unterschiedlichsten Statements zu irgendwelchen Themen, wo wir uns eigentlich alle einig sind, kommen, wäre vielleicht auch sinnvoll. Und wenn man das macht nach der Vernetzung mit den Pressepiraten, wäre das vielleicht ganz sinnvoll. Gut. So, dann zähle ich nochmal rückwärts bis 0 von 3 und frage nochmal nach, noch Punkte für heute, 3, 2, 1, 0, nicht mehr. Und sage allen vielen Dank für die heutige Sitzung und schließe die heutige Sitzung um 22.41 Uhr. Und die nächste ist dann, haben wir jetzt nicht vorher festgelegt, habe ich wieder vergessen, am 19. nächste Woche um 21 Uhr. Und sage Dankeschön in die Runde und würde dann bitten, die Aufnehmenden auch die Aufnahme zu stoppen. Ich weiß nicht, ob der Harald wieder da ist. Ja, ich bin wieder. Und den Extra-Tobi würde ich dann mal versuchen zu kicken. Ich müsste jetzt nämlich die Rechte hier haben im Raum. Weißt du nicht, wie das geht mit Kicken? Eigentlich ein Rechtsklick. Uwe, du schaust über das Protokoll nochmal drüber und stellst das ins Wiki und auf DML? So mache ich's. Ich stell's selber rein. Mhm, genau. Okay. Okay, gute Nacht. Also ich kann jetzt hier stumm stellen und taub stellen. Besser als nichts. Und Intro- und Outro-Musik von Matthias Westlund. East meets West. Veröffentlicht unter Creative Commons Lizenz. Nicht kommerzielle Nutzung und Remix erlaubt. Podcast jetzt abonnieren unter krähennest.piratenpartei-nrw.de.